Deutschlandradio Kultur Hörspiel. Willkommen zu unserer Ursendung im Hörspiel. Nachtgeschwister provisorisch. Ein Bändchen mit Gedichten ist der Auslöser für eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, eine Obsession, eine quälende Verstrickung. Die Frau setzt alles in Bewegung, um den Verfasser der Zeilen zu treffen. Schon von den ersten Zeilen ging eine Kraft aus, ein Licht, eine Dunkelheit, ein Schmerz, eine Schönheit, eine Wucht. Die Stimme eines Seelenverwandten, die Stimme eines Verlorenen, aber auch eines Gefundenen. Dieser scheint jedoch unerreichbar im anderen Teil Deutschlands, im Osten. Dann darf der Mann die DDR plötzlich mit einem Reisevisum verlassen. Beide begegnen einander, verlieben sich, verstehen nicht, versuchen zu verstehen. Ein ungutes Spiel nimmt seinen Lauf. In dem Hörspiel, das die Romane zweier Autoren zusammenführt, wird eine komplizierte deutsch-deutsche Künstlerbeziehung geschildert. Zunächst Natascha Wodin mit ihrem autobiografisch gefärbten Roman »Nachtgeschwister«. Die Schriftstellerin 1945 als Kind verschleppter Zwangsarbeiter aus der ehemaligen Sowjetunion in Fürth geboren, wuchs in deutschen Nahkriegslagern auf. Nach dem Besuch einer Sprachenschule gehörte sie zu den ersten Dolmetschern, die mit Abschluss der Ostverträge für deutsche Firmen und Kulturinstitute in die Sowjetunion reisten. Bevor sich Natascha Wodin 1980 als freie Schriftstellerin etablierte, übersetzte sie russische Literatur ins Deutsche. In ihren Romanen thematisiert sie Entwurzelung, Fremdheit, Ortlosigkeit, Außenseitertum und Grenzgängerisches. Ihr Gegenpart, der Schriftsteller Wolfgang Hilbig, dessen Roman »Das Provisorium« in die Hörspielbearbeitung einging, wurde 1941 in Meuselwitz, Thüringen, geboren. Er war gelernter Bohrwerkdreher und arbeitete nach seiner NVA-Zeit als Schlosser und Heizer. Auch er widmete sich ab 1980 ausschließlich dem literarischen Schreiben. 1985 dann seine Übersiedlung in die Bundesrepublik. Wolfgang Hilbig starb 2007 in Berlin. Die Zeit beschreibt Hilbig als den Autor der wichtigsten, unheimlichsten Bücher über die Landschaft, die Menschen, die Nachtseiten der untergegangenen DDR. Über die Nachtseiten einer deutsch-deutschen Schriftstellerliebe, über die quälenden Auseinandersetzungen von Überschreitungen und exzessiven Momenten erzählt auch dieses Hörspiel. Nachtgeschwister provisorisch. Hörspiel nach Natascha Wodin und Wolfgang Hilbig. Meinen täglichen Weg von der M-Straße in die I-Straße nenne ich den Weg zum leeren Briefkasten. Außer den üblichen Reklamesendungen findet sich darin nur gelegentlich eine Sendung für die Studentin, von der ich die Wohnung vorübergehend gemietet habe. Es ist 3 Uhr nachmittags, aber es dunkelt schon. Für viele ist der Arbeitstag bald zu Ende. Aber ich bin erst vor einer halben Stunde aufgestanden und fühle mich auf eine diffuse Weise schuldig, obwohl ich nicht länger schlafe als andere, sondern nur zu einer anderen Zeit. Viele Jahre habe ich versucht, mich seinem Lebensrhythmus zu entziehen, aber auf Dauer gelang es mir nicht. Nach und nach entfernte ich mich ebenfalls vom Tagleben und geriet in den Sog seiner Nachtexistenz. In der M-Straße, in der ich ein winziges Schlafzimmer habe, ziehe ich mich schnell an. Ich putze mir nicht die Zähne, nehme den bunten Stoffbeutel vom Haken, den ich meine Hin- und Her-Tasche nenne, und verlasse die Wohnung. Im Flur höre ich ihn hinter der Tür schnarchen. Ich höre ihn um Luft ringen im Schlaf. Ich weiß nicht, wie lange er schläft, seit ich ihn seinem Schlaf überlassen habe, aus dem er nicht allein aufwachen kann. Ich gehe also in Richtung I-Straße, wie jeden Nachmittag, der mein Morgen ist. Alles um mich herum ist eingeschmolzen in ein einheitliches Grau. Qualm, Ruß und Gestank der verheizten ostdeutschen Braunkohle gehen eine Symbiose mit den Ausstößen der neuen Westwagen ein. Die Wiedervereinigung der deutschen Luft scheint eine ungeahnte, lebensgefährliche Konzentration an Gift hervorzubringen. Gewohnheitsmäßig umschiffe ich Baustellen und Absperrungen, balanciere an Baugruben entlang. Nie weiß ich, was ich hier sehe, wo ich eigentlich bin, in welcher Zeit, an welchem Ort. Ich weiß nur, dass ich in einer Welt des Verschwindens bin. Jeder Blick ist ein erster und ein letzter zugleich. Wie Wracks stehen die Häuser an der Straße. Stein, der sich selbst überlassen wurde. Lebender, überlebender Stein, den es bald nicht mehr geben wird. Ich verstecke mich im Kragen meines Mantels. Ich habe Angst davor, gesehen zu werden. Viele hier kennen ihn und wissen, dass ich seine Frau bin, die zu werden ich einst nicht zu träumen wagte und die zu sein ich mich jetzt schäme. Jeder kann, so scheint es mir, bis auf den Grund meines Fiaskos sehen. Ich gehe durch eine Schneise wissender Blicke, die mich für eine Unwissende halten. Und mein einziger Triumph ist, dass das nicht stimmt. Ich bin eine wissende Betrogene. Ich habe gedacht, dass Hass zu Entzweiung, zu Trennung führt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich bin der Wahnidee verfallen, dass ich sein Rätsel lösen muss. Dass ich in mir den Blick finden muss, der ihn mir erklärt. Ich bilde mir ein, dass mich nur das retten kann. Retten vor dem Gefühl, dass ich nicht mehr leben kann, solange er lebt. Er oder ich. Zum 100. Zum 1000. Mal fange ich von vorne an. Sehnsucht nach einer Orgel. So seltsame Sehnsucht nach einem Klang für diesen lang vorausgesagten Abend, an dem die Wörter wiederkommen. Sommer. Sommer. Ich sagte Sommer, du. Dass die Wärme der wilden Kirschbäume. Im Gras liegt der Duft eines späteren Regens, sich birgt im Sand der Rosen, am Fuß der unsäglich dunkelnden Luft, ein Fels, der abkühlt. Musik für einen Juni, einen Fels, für diesen Abend, betrunken von Stille, für den Sommer. Für den Durst der Früchte, für dies Leben, diesen Fels, einen schweren Lobgesang. Du denk dir, was ich nicht sagen kann. Denk meine Sehnsucht nach einer seltenen Musik, nach einer Hymne, die ich nicht singen kann. Es war 3,5 Jahre vor dem Mauerfall. Ich fand das kleine, schon etwas angegilbte Taschenbuch auf dem Wühltisch einer Buchhandlung. Ich nahm es mit, weil es nur 1 Mark kostete und weil mir der Name des Autors ins Auge fiel. Ich erinnere mich genau, dass ich ein Kopftuch trug in stumpfen Lilatönen mit gelblichen und orangefarbenen Sprenkeln. Sie schlägt es auf und ist wie vom Blitz getroffen. Schon von den ersten Zeilen, auf die ihr Blick stößt, geht eine Kraft aus, eine Dunkelheit, ein Schmerz, eine Schönheit, eine Wucht, dass sie zurückprallt und sich an der Tischkante festhalten muss. Aus den hinteren Fenstern unseres Häuschens sah ich in einen Wald aus Kirschbäumen. Es war Mai. Die Bäume standen in voller Blüte. Sie hebt ihre Augen von dem vor ihr liegenden Buch und für immer verbindet sich die erste Kunde von ihm mit dem Bild des weißen Blütenozeans. Es gab jetzt in mir diese Stimme. Die Stimme irgendeines Sang- und Klanglosen. Der in der DDR lebt. Der in der DDR lebt? Das andere Deutschland, das immer nur ein Schattendasein in meinem Bewusstsein geführt hatte, wurde für mich schlagartig zum wichtigsten Ort der Welt. Der Autor ist 5 Jahre älter als Sie, lebt in Leipzig und arbeitet in einer Fabrik. Seine Gedichte handeln von der Finsternis und Verdammnis eines Menschen, der der Einsamste ist, von dem ich je gehört hatte. Ein Arbeiter, der Worte findet für eine Welt, die eine Wüste ist. Das waren Klopfzeichen, die mir galten. Sie betrachtet sein Foto auf der Rückseite des Buches. Ein Haus ohne Fenster und Türen, wuchtig und irgendwie schwankend. Ein klobiges, slawisches Gesicht mit einer scharfen, senkrechten Falte über der Nasenwurzel. Jakob Stumm. Ein Dichter, der ausgerechnet Stumm heißt. Das klang wie ein Witz. Sie schreibt einen Brief und schickt ihn an die Adresse des Verlags mit der Bitte um Weiterleitung an den Autor. Nun konnte ich beginnen zu warten. Wenn ihr mir das Visum gebt, dann fahre ich womöglich gar nicht. Aber ihr müsst es mir geben. Ihr müsst es mir geben. Die sogenannte Ostzone war ein völlig undeutbarer, unbegreiflicher Ort für mich. Einmal war ich in Berlin gewesen. Zum Sightseeing-Programm gehörte natürlich auch ein Besuch im Ostteil der Stadt. Ich ging durch die dunkle Schlucht des fast menschenleeren Alexanderplatzes, über den nur ab und zu ein Auto fuhr und mit schwachen Scheinwerfern hineinleuchtete in die Welt des Kommunismus. Ich habe in der DDR bis fast zu meinem 40. Lebensjahr Arbeit in der Industrie geleistet und bin meiner Tätigkeit widerspruchslos nachgekommen. Erst dann bin ich Schriftsteller geworden, mit fast 40 Jahren. Das halte ich für einen entschieden späten Zeitpunkt. Was ich dann aber sah, verwirrte alle meine Vorstellungen vom Ordnungsgefüge der Welt. Ich wusste genau, dass Menschen, die an Gott glauben, im Kommunismus verfolgt und umgebracht werden, dass der Gottesglaube im Kommunismus verboten ist. Aber wir waren um die Ecke gebogen und standen plötzlich auf einem Weihnachtsmarkt. Geschmückte Buden, Lebkuchen, Glühwein. Eine elektrische Orgel, die aussah wie eine blinkende Lokomotive, spielte »O, du Fröhliche«. Vor einem Karussell hatte sich eine lange Warteschlange aufgereiht. Die Menschen standen stumm in der Kälte und warteten in korrekter Zweierreihe. Niemand sprach. Niemand lachte. Die Kinder an den Händen ihrer Eltern mucksten sich nicht. Das Leben im Kommunismus musste noch viel schrecklicher sein, als ich es mir vorgestellt hatte, wenn die Menschen zu erfrieren bereit waren, nur um einmal Karussell fahren zu dürfen. Es geht darum, Identität zu erkennen. Die Identität als Schriftsteller. Wozu auch die Identität als Bürger des Landes gehört, in dem man schreibt. Antwortet er mir nicht, weil er das gar nicht konnte? Hatte ich die falsche Adresse? Identität lässt sich aber nicht nur von innen heraus entwickeln. Sie bedarf auch unbedingt der Anschauung und des Vergleiches von außen. Es war schon fast Ende August und ich hatte immer noch keine Antwort bekommen. Nicht einmal ein paar höfliche Dankesworte an mich als westdeutsche Kollegin. Es ist ja nicht so, als hätte ich nie etwas veröffentlicht. Wenn ihr mir das Visum gebt, dann fahre ich womöglich gar nicht. Aber ihr müsst es mir geben. Als ich bei der Telefonauskunft anrief, tat ich das nicht, weil ich hoffte, die Nummern der DDR könnten der westlichen Auskunft bekannt sein. Und Jakob Stumm könnte überhaupt ein Telefon besitzen. Nein, ich spielte nur ein Spiel. Ich wollte nur einmal hören, wie sein Name klingt, wenn ich ihn ins Ohr der Außenwelt spreche. Ja, hallo. Ich hätte gerne eine Nummer aus der DDR. In Leipzig. Was, die haben Sie? Der Name? Das weiß ich doch nicht. Eine Sekunde. Jakob Stumm. Seit meinem Brief an Jakob Stumm war schon fast ein halbes Jahr vergangen. Und allmählich begann er in seine Gedichte zurückzukehren. Als ich wieder einmal die Nummer aus Leipzig wählte, riss das ewig leere Rufzeichen in der Leitung plötzlich ab. Ein schriller, bellender Laut fuhr mir ins Ohr. Der Schmerz in meinem blau angelaufenen Finger sagte mir, dass ich wahrscheinlich schon seit Minuten auf die Telefongabel drückte. Von nun an wurde jeder meiner Anrufe beantwortet. Immer mit diesem keuchenden, bellenden Laut. Ich fühlte mich wie bei einem Schweigeduell, das ich jedes Mal verlor. Ich höre sie atmen. Ich höre sie rauchen. Ihre Züge sind kürzer als meine. Als ich zum Flughafen fuhr, um meinen Freund Paul abzuholen, der Mann, mit dem ich seit über 13 Jahren zusammenlebte, kam mir die Geschichte mit diesem Jakob Stumm vor wie eine Fata Morgana. Erschöpft und unrasiert kam Paul durch die Sperre am Flughafen. Ein heimkehrender Seefahrer, der genau wusste, wie sehnsüchtig er zu Hause erwartet worden war. Zurück in unserem Haus fand ich einen Brief im Briefkasten. Auf der Rückseite des dünnen, blaugrauen Kuverts stand in Maschinenschrift eine mir bekannte Adresse. Ja, hallo, ich bin's. Ich fahre auf Lesereise über Nürnberg mit dem Zug. Du hast doch den Brief. Ich komme an morgen. Nürnberg. Gleis 3. Um, 17.03 Uhr. Mhm. Ach, vielleicht Kaffee. Ja, Kaffee ist gut. Nee, ich fahre dann weiter nach, Hanau. Lesereise. Habe ich schon gesagt, ja. Ja, ist gut. Ich warte dann da auf dich. Tag. Endlich sieht man sich. Was ist das? Habe ich schon lange. Heilt nicht. Prost. Wie sagt man in der DDR? 13, 14, Hinterstürzen. Wir können zu mir nach Hause gehen? Ja. Ich habe ein Auto. Ich fahre mit dir in mein Leben. Ja. Das ist der Ort, an dem ich schreibe. Viele Bücher. Der Westen ist wahrscheinlich die Welt der ungelesenen Bücher für Sie. Hier habe ich eine Auswahl der Titel, die Sie lesen müssen, unbedingt. Das kann ich nicht annehmen. Doch. Nein, das kann ich nicht annehmen. Doch. Das kann ich nicht annehmen. Das Stipendium für den Westen ist schon ein Jahr alt. Nun erst Reisevisum bekommen. Komisch. Froh. Kann es möglich sein, dass Ihre Freundin immer genau dann, wenn ich angerufen habe, nicht zu Hause war? Mein Leben hat auch einst in Leipzig begonnen. Im Körper einer ukrainischen Zwangsarbeiterin, die für Flick arbeiten musste. Leipzig ist unser gemeinsamer Ursprungsort, so scheint es. Manchmal, wenn ich betrunken bin, hoffe ich, dass ich schon tot bin. Nur als Toter kann man aussteigen aus dem finanziellen Handel und Wandel der Gesellschaft. Aber man weiß nicht, ob das Schamgefühl nicht fortdauert, nachdem man tot ist. Man weiß es nicht genau, wenn das was sagt. Im Zimmer fielen wir auf das große Bett und ich versuchte zu glauben, dass ich nicht fantasiere, dass es Jakobs wirkliche Hand war, die mich berührte. Sein Mund, seine wirkliche Haut. In mir war ein unendliches Erstaunen darüber, dass es so ist, dass er so eine Frau liebt, dass der technische Vorgang mit ihm genau derselbe ist wie mit jedem anderen Mann auch. Bis zum Morgen lag ich ohne Schlaf neben ihm. Jakob war sofort eingeschlafen. Ich sah auf die Silhouette seines Körpers, der verkeilt, wie von Schmerz gekrümmt auf dem Bett lag. Ich fühle eine unendliche Zärtlichkeit, absolute Hingabe. Wer lag da neben mir auf dem Bett? Woher hatte dieser Mann die Sprache seiner Gedichte? Ein Teil von mir schwor in dieser Nacht, dass ich mein Leben einsetzen würde, um sein Vertrauen zu gewinnen. Der andere sehnte sich nur nach der Rückkehr zu Paul. Aber Jakob war gekommen und er blieb. Das Wort ist Fleisch geworden. Der Traum ist vorbei. Die Wirklichkeit hat begonnen. Diese Frau, sie konnte sagen, was sie wollte. Man stimmte ihr zu, wenn man sie anblickte. Wenn man sah, wie ihre grün-grauen Augen sich bei jedem ihrer Sätze ein wenig weiter zu öffnen schienen. Oder wie ihr Mund beim Sprechen eigentlich Leben in sich aufnahm, gleichsam, um es in ihrem Innern auf Wahrheit hin zu prüfen. Um ihre Augen waren dabei hauchfeine Fältchen. Man wusste nicht, ob sie aus Lachen oder aus Trauer dorthin gekommen waren. Ich liebe dich. Das stimmt nicht. Ich liebe dich. Er wollte sie nie loslassen am Ende eines Treffens. Aber er lud sie nicht zu sich in seine Wohnung ein. Ich liebe dich. Sie lebte weiterhin mit Paul in Nürnberg. Oft erreichte sie ihn tagelang nicht am Telefon. Irgendwann tauchte er dann wieder auf. Er war zum Trinken in Kneipen oder fuhr nach Frankfurt ins Rotlichtviertel. Schlief auf dem Bahnhof. Ich liebe. Er lud sie aus Scham nicht zu sich nach Hause ein. Er war sicher, dass sie beim Anblick seiner Behausung aus allen Wolken fallen und sich von ihm abwenden würde. Ich? Ihr Westmenschen, Ihr Herrenmenschen, für euch bin ich Ungeziefer. Ich bin der Rotz an deinem Ärmel. Seit ich Jakob kannte, geschah mir etwas, das ich nie für möglich gehalten hatte. Mein Verlangen war stärker als meine Angst. Ich bin hier ein Fremdkörper, eine befremdliche Erscheinung. Ich war davon überzeugt, Jakob war mein Unheil, mein Untergang. Aber ich war machtlos gegen das, was mich zu ihm zog. Ich gehe zurück ins Land der Lebensvernichtung, ins Land der Sklaven. Dort gehöre ich hin. Ich hasste ihn und zugleich liebte ich ihn. Ich liebte ihn wie noch nie jemanden vorher. Und manchmal wünschte ich mir nur noch, in seinem Würgegriff zu sterben, weil es unmöglich war, mit ihm zu leben. Wie viele? 3. Wann? Lange her. Wo? Tisch, Pritsche, Wald, Bett, Baum. Baum? Ja, Baum. Wie oft? 4-mal, 5-mal. Wie? Nein. Wie? Von hinten, von vorn. Gebeugt auf allen Vieren, verschlungen, in Knoten, vor allem von hinten. Mit oder ohne? Mit ohne. Aua. Aha. Das nicht. Schade. Du bist für mich die schönste Frau, der ich jemals begegnet bin. Jakob trieb mich immer über neue Grenzen und ich ließ mich treiben. Wir wussten nicht mehr, wann Tag und wann Nacht war. Wir hatten die Zeit verloren und wehrten uns gegen den Schlaf, weil er uns trennte. Manchmal fuhren wir spätabends in ein Pornokino. Bilder, die mich früher gelangweilt hätten, sah ich jetzt mit Jakobs Augen. Ich ging gemeinsam mit ihm auf die Jagd nach dem Geheimnis der Frauen. Nach dem geheimen Etwas, nach dem er so süchtig war. Und das ich mir vielleicht im Verhalten der Frauen auf der Leinwand offenbaren würde. Aber nie kam ich dahinter, was Jakob eigentlich meinte, was er sich so verzweifelt wünschte. Guten Abend. Bin ich hier richtig? Bitte? Sind hier Nutten? Ach, komm, Jakob. Ja? Da drüben ist ein Bordell, glaube ich. Sind die scharf? Weiß ich nicht. Du bist auch scharf. Und du bist eklig. Du bist doch eine Nutte hier, oder? Jakob, ich möchte jetzt nicht mehr spielen. Jetzt sag doch mal. Wirklich, Jakob. Das ist jetzt nicht mehr witzig. Hör auf. Jetzt komm schon. Ich habe auch genug Geld dabei. Westgeld. Jetzt hab dich mal nicht so. Du bist doch so eine Sau. Sau, du Sau, du. Okay, okay. Wie viel Geld hast du denn dabei? Jetzt komm schon. Wie lange willst du denn hier noch rumstehen? Wusste ich doch, dass du eine geile Sau bist. So, jetzt komm mal her. Ich zeig dir mal was. Ah, das mögt ihr doch alle, oder? Ja, das gefällt dir. Sau, du. Sag mal, kommst du aus dem Osten? Kriegst es ein bisschen billiger. Ich mag euch. Oh. Und jetzt dreh dich mal um. Schau mal, was ich jetzt mache. Ja, das gefällt dir. Da seid ihr doch alle gleich. Ah. Und jetzt komm. Komm. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das kannst du. Das machst du gut. Komm. Komm jetzt. Komm. Hör auf. Hör auf. Komm schon. Komm. Hör auf. Hör auf. Wohin soll ich gehen? Einen Morgen voll Sonne. Nur der Gedanke an das Licht. Die Fantasie von Rückkehr und Neubeginn. Ein bestimmtes Leuchten dort in der Bahnhofshalle. Dieses Funkeln, das sich verdichtet zu einem Gleißen. Oben unter dem Dach entzündet es sich zuerst. Dunst, Rauch, Wasserdampf und Staub. Die Ausatmungen von Mensch und Maschine. Du bist wieder da. Hast du Hunger? Ich habe Hunger nach dir. Sag mal wirklich, hast du Hunger? Ich habe immer Hunger, wenn du da bist. Ich war auch noch bei diesem Metzger und wollte zwei besonders schöne Steaks für uns mitbringen. Aber das war alles gar nichts, was der anzubieten hatte. Weder Entrecôte noch Chateaubriand. Ich hatte von Steak Diana in Rotweinsauce geträumt. Weißt du, eigentlich bereitet man Diana mit Hirschfleisch zu, aber daran war ja gar nicht zu denken. Was mich wirklich wundert, dann ist, dann seht ihr euch wieder. Bitte? Hat Spaß gemacht mit der Fleischersau? Jakob, Du hast dich mit ihm über mich lustig gemacht. Ihr habt euch totgelacht über die Ostbratze, die auch mal was Ordentliches zu fressen bekommen soll. Hör auf, du bist sinnlos aggressiv. So nennt die DDR-Regierung den amerikanischen Imperialismus. Du sprichst die Sprache der Macht, weißt du das? Du sprichst die Sprache des Kalten Krieges. Also davon muss ich mich jetzt wirklich abgrenzen. Abgrenzung ist ein Wort der stalinistischen Diktatur. Abgrenzung hat mein Leben zerstört. Du wirst mir immer unheimlicher. Ich weiß nicht, wie es mit uns weitergehen soll. Wie wir miteinander leben sollen. Und wo? Meinetwegen auf einer Müllkippe. Es gibt keinen Ort, den ich dir anbieten kann. Hauptsache mit dir. Du kennst dich mit dem Leben besser aus als ich. Aber es reicht nicht. Ich brauche selbst eine Planke. Sing mir was vor. An das Kulturministerium der DDR. Es ist Ihnen, Herr Minister, vielleicht entgangen, dass ich noch nicht in die DDR zurückgekehrt bin. Das ist nichts weiter als ein Zeichen dafür, dass mein Aufenthalt in der BRD Ergebnisse gezeigt hat. Ergebnisse nicht nur in literarischer Hinsicht, sondern auch in der Form, dass ich mich als Individuum erkenne, welches Sie als einen Bürger der DDR bezeichnen würden. Ich bin hier seit einiger Zeit eine zwischenmenschliche Beziehung eingegangen, von deren Erhalt ich abhängig bin. Darüber hinaus befasse ich mich seit längerem mit der Ausarbeitung eines umfangreichen literarischen Projektes, welches ich nur hier zu einem positiven Abschluss zu bringen vermag. Aus diesen Gründen schlage ich die Verlängerung bzw. Erneuerung meines Reisevisums vor. Ich fahre nach Leipzig zur Freundin und hole meine restlichen Sachen daraus. Ich trenne mich von ihr. Und wie kommst du plötzlich zu dieser Entscheidung? Du redest doch ständig davon, in die DDR zurückzuwollen. Wahrscheinlich fährst du ja bereits mit der Absicht, nicht wiederzukommen und bist nur zu feige, mir die Wahrheit zu sagen. Ich fahre mit dem Nachtzug. Wenn man aus Leipzig kam, fuhr der Zug ratternd und schaukelnd in kaum gedrosseltem Tempo in Gerstungen ein und hielt auf einen Schlag, als sei er nur aus Versehen gebremst worden. Wenn man nach Leipzig fuhr, bewegte sich die Wagenreihe langsam, zögernd, fast lautlos und kam zwischen zwei kahlen, völlig menschenleeren Bahnsteigen zum Stehen. Man blickte durch das geschlossene Fenster hinaus auf eine hellgraue Betonwand, ohne Anfang und Ende, die nur von ihren Haltepfeilern durchbrochen war. Und bald sah man eine Gruppe von blaugrau uniformierten Männern, die Papierbündel in die Schlitze dieser Behälter einwarfen. Es waren die im Zug aufgelesenen westdeutschen Zeitungen, Bild, Die Bunte, Der Kicker. Zwei von ihnen warfen die Zeitungen ein dritter stand daneben und passte auf, dass auch jedes Stück Papier restlos in den Behältern verschwand. Nach weiteren langen Minuten Türen schlagen und Stimmgemurmel. Die Beamten der Pass- und Zollkontrolle durcheilten den Zug, um die Ausweise zu kontrollieren. Dem Trupp voran eine Frau, die offenbar den höchsten Dienstrang innehatte. Sie lächelte, als sie meinen Reisepass zur Hand nahm und sagte, »Na, geht's nun endlich wieder nach Hause?« Ich war überrascht. Ich saß allein im Abteil und war auf keinerlei Geplauder vorbereitet. Mochte es sein, dass mein Gesicht in dem fast immer leeren Zug schon bekannt geworden war? Ja, stimmte ich zu. Ja, wieder nach Hause. Jetzt war der Zoll an der Reihe. Die Prozedur lief nochmal ab. Türen öffnen, Türen schließen, die Pawlowschen Reflexe des Geplauders, dazwischen die offiziellen Sprachformeln, die vor jedem Abteil neu zelebriert wurden. Als der Zoll hinaus war, buch die Zeit wieder zur Stille zusammen. Hitze, Desintegration, Existenzlosigkeit. Die Zugmaschine des zweckentfremdeten Schnellzugs ließ zum ersten Mal ein kurzes Räuspern vernehmen. Danach Geschepper und Geratter. Das fahrbare Verkaufsbuffet der Mitropa, Abteilung Intershop, wurde durch die Wagen manövriert. War die Verkäuferin einiger Fahrgäste ansichtig geworden, tönte ihre Stimme: Bier, Coca-Cola, Fanta, Zigaretten. Natürlich nur für D-Mark. Ich entnahm meiner Reisetasche eine der Bierdosen, die ich schon am Bahnhof gekauft hatte und die inzwischen brühwarm geworden waren. Als ich die Dose aufriss, verspritzte der Schaum im ganzen Abteil. Das Bier schmeckte metallisch und bitter. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass der Zug angeruckt war und im Schneckentempo aus dem Bahnhof rollte. Am Ende des Bahnsteigs las ich, wie ich es auf jeder dieser Reisen tat, das große Schild, auf dem geschrieben stand: Wir begrüßen unsere Reisenden herzlich in der Deutschen Demokratischen Republik. Du bist wieder da. Ab Frankfurt habe ich mir sogar ein Taxi genommen. Ich kann nicht glauben, dass du wirklich wieder da bist. Ohne jeden Zwischenfall und ohne jede Verzögerung. Genau wie du es gesagt hast. Ich bin für immer zurückgekommen zu dir. Du hast dich für mich entschieden. Sing mir was vor. Ich kann gar nicht singen. Ihr seid... Ihr habt... Was haben die mit meiner Zeit gemacht? Was haben diese Kreaturen mit meiner Zeit gemacht? Mit der Zeit, die mir gehört. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Es war ein Knall. Zum letzten Mal war ich mit 16 von meinem Vater geschlagen worden. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der Matratze. Er unterzog meinen Körper der Inquisition. Er erhob sich, irgendwann war er ins andere Zimmer gewankt und kurz darauf hatte sein martialisches Schnarchen eingesetzt. Die Strecke bis zum Taxistand lief ich wie mit Feuer unter den Füßen. Auf dem Bahnhof fiel ich in den nächstbesten Zug. Mich durchströmte eine grenzenlose Dankbarkeit für das Leben, das ich hatte behalten dürfen. Ein dunkles Zimmer, in das du mich führtest. Ein dunkles Zimmer, flüsternd und atmend, dass du mich führtest, dass uns keiner höre. Und atmend, dass uns keiner draußen höre. Im Hof indes dröhnte die stumme Nacht schwarz in einer schweren Linde. Die Blätter wie sterbend neigte sie fast zu Boden im Wind. Und Wolken warfen sich hin unter den Sternen. Herbst. Und es huschten, jäh sekundenlange bleiche Blitze des Mondes matt übers Bett und uns atemlos in diesem dunklen Zimmer. Atemlos und sanft gerann in diesem dunklen Zimmer. Und sanft gerann der weiche Duft deiner Lenden. Du hast kein Recht mehr, mich anzusprechen. Hör auf! Sei endlich still! Ich wusste, dass dies nicht ein letztes Treffen mit ihm war, sondern dass alles erst begann. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ist das für mich? Das ist ja ein Geschenk. Ja. Hast du das selber eingepackt? Ja. Ein Buch. Toll. Musst du vorne lesen. Ist eine Widmung für dich. Nicht Tschernobyl hat die Sowjetunion zerstört, sondern ihre Gegner. Gorbatschow. Nicht Tschernobyl hat die Sowjetunion. Sondern ihre. Jakob, meinst du Perestroika? Scheiße. Eine Scheiße, gib das Buch, ich streich das einfach. Nee, lass die Finger davon, das will ich behalten. Dass du dir das nicht merken kannst? Neumodische Scheiße, Russisch. Machst du das Radio an, reden die jetzt alle so. Perestroika, Russisch gleich umbauen. Tschernobyl, Stadt in der Ukraine, Reaktorkatastrophe 1986. Du bist eine Frau mit Brille. Und ich liebe Frauen mit Brille. Ich brauche Bedenkzeit. Du musst mich vorläufig in Ruhe lassen. Vorläufig? Ich kann nicht dabei zusehen, wie du dich vernichtest. Entschuldige. Es ist die feigste Methode, sich umzubringen. Es gibt da diese Klinik. Der Arzt hat sich bereit erklärt, dich heute noch aufzunehmen. Aber du musst ganz und gar freiwillig dorthin. In die Klinik. Was ist das für eine Klinik? Eine spezielle Klinik? Eine der besten, die es gibt. Für Suchtkranke. Es wird dir dort auf jeden Fall gut gehen und du kannst dich erholen. Du kannst so lange bleiben, wie du willst, und du kannst die Station jederzeit wieder verlassen. Wenn du das so beteuerst, dann wird es garantiert stimmen. Willst du überhaupt mit mir zusammenleben? Aber wir leben doch gar nicht zusammen. Wir wohnen getrennt. Ja, zum Glück. Warum wohnen wir denn nicht zusammen? Hast du dir das mal überlegt? Du erträgst meine Nähe nicht. Warum? Weil man in Gegenwart eines anderen Argumente braucht. Warum braucht ein schreibend dasitzender Mensch, der sich verhältnismäßig ruhig verhält, Argumente? Warum muss ich mein Schreiben rechtfertigen? Ich habe nie Argumente dafür gehabt. Du musst dich beeilen. Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Und die da oben können froh sein, dass es uns gibt, ne? Deshalb machen die uns auch immer wieder fit. Und mit dem Rauchen ist es genauso. Und du? Was machst du draußen? Ich habe schon gemerkt, du bist auch aus dem Osten, aber noch nicht lange, ne? Du bist einer von denen, die es geschafft haben, ne? Ja, schon bist du hier gelandet, und zwar ziemlich schnell. Wann bist du gekommen? 2 Jahre bin ich hier. Moment, stimmt das überhaupt? 2 Jahre? Hörst dich auch an, als wärst du irgendwann rübergekommen. 2 Jahre bin ich hier ungefähr. Es kommt nicht so drauf an, wie lange du hier bist, ne? Drüben kam es drauf an, wie lange du noch da warst. Immer nur, wie lange noch, wie lange noch. Und irgendwann war es doch vorbei. Du klingst nicht wie ein Berufsalkoholiker. Du hast dich ziemlich schnell erholt. Was machst du draußen? Mir kannst du es ruhig sagen. Schreiben. Geschrieben habe ich. Schriftsteller bin ich, wenn das was sagt. Schriftsteller? Ein richtiger Schriftsteller? Hast du studiert oder was? Ich sitze mit einem Schriftsteller zusammen. Für irgendeine Zeitung oder so? Nein, ich schreibe Bücher. Ich befand mich in Räumen, die großen überfüllten Bahnhöfen glichen. Die Menschen lagerten sich auf den steinernen Böden der riesigen Hallen und versuchten zu schlafen. Die Bahnhöfe waren mir alle unbekannt. Ich lag auf meinem Bett und lauschte dem gebändigten Toben der Männer. Der Lärm verlief in Wellenbewegungen. Nach Momenten der Ruhe schwoll er wieder an wie ein ferner Sturm, türmte sich auf über einem unsichtbaren Horizont und jagte heran. Unter seinem Angriff stampften und klingelten die Bettstätten, auf denen sich die Schläfer festkrallten, jeder für sich, in eine losgerissene Nussschale. Und sie stimmten ein, johlten alle zusammen auf. Jeder in der eigenen Angst, jeder den eigenen einsamen Untergang vor Augen. Schwester. Schwester. Mir geht es nicht gut. Schwester. Kommen Sie doch mal her. Was ist denn? Das Protokoll. Das Aufnahmeprotokoll. Die Berufsbezeichnung. Wie heißen Sie denn? Ein Irrtum. Schriftsteller sind Sie, da steht es. Aufnahme freiwillig. Sie haben das selbst unterschrieben. Ich bitte Sie, das Wort Schriftsteller zu streichen. Aber irgendwas muss ich da eintragen. Es war Hochstapelei. Es war ein Irrtum. Streichen Sie es. Und schreiben Sie drüber, ohne Beruf. Aber Ihre Angaben stehen auch im Computer und da kann ich Sie nicht ohne weiteres ändern. Bitte versuchen Sie es. Sie nehmen das ein bisschen zu schwer. Waren Sie heute schon draußen? Bitte. Sie war schon früher in Griechenland gewesen und nach allem, was sie darüber zu erzählen wusste, musste es eine Art Grunderlebnis für sie bedeutet haben. Sie träume seitdem von Griechenland, sagte sie. Ihr Wunsch, dieses Erlebnis mit ihm zu teilen, war so stark, dass er sich davon manchmal förmlich verfolgt fühlte. Allerdings, so hatten sie festgelegt, sei die Reise erst im Frühling möglich. weil die Gegend, die sie im Auge hatte, im Sommer von einer Touristeninvasion ohnegleichen belagert werde. Und zweitens seien die Temperaturen im Sommer nicht zu ertragen. Aber im Frühling nächsten Jahres ist mein Visum doch schon abgelaufen. Er hatte keinen Führerschein. Ich musste die weite Strecke allein fahren. Er konnte weder eine Straßenkarte lesen, noch hatte er irgendeine Ahnung von westeuropäischen Reisegewohnheiten. Er fuhr aus einer Fremde in eine andere, noch fremdere Fremde. Am ersten Tag trug uns meine Euphorie über den Brenner. Wir übernachteten in einer kleinen Pension. Wir gingen durch die warmen, dunklen Straßen, die nach Blumen dufteten. Dann liefen wir über den leeren, stürmenden Strand. Nach einer zweitägigen Schiffsreise hinein ins ägäische Blau waren wir da. Das Meer. Ja, endlich. Peloponnes, Götter, Antike. Ich muss schreiben. Machst du mir Tee? Ja, Tee. Das Mittelmeer ist schon warm. Ich liebe dich. Versuch es. Das Meer ist so schön. Hier muss man glücklich sein. Muss man einfach. Ich will dich. Jetzt. Hörst du das Meer? Ja. Wir machen es im Meer. Mit den Wellen? Im Dunkel. Mit dem Mund? In dir für immer. Das ist gut. Gut. In dich rein. Ich. Du bringst mich um. Ich muss schreiben. Geh doch rüber zu denen. Gehst du mit schwimmen, da im Schwimmbad? Meinst du Pool? Bringst du Schaumwein? Meinst du Sekt? Lachst über mich, ja? Wird dir das Lachen noch vergehen? Gib mir die Flasche. Rühr mein Bier an und... Was ist? Es war ein Witz. Ist doch witzig. Also ich hab Spaß. Was ist? Es war ein Witz. Ist doch witzig. Also ich hab Spaß. Küss mich. Nein. Küss mich. Ich will nicht. Du sollst mich küssen. Halt mich fest. Wo sind wir überhaupt? Kein Land, nirgends. Nur Wasser. Mir ist schlecht. Du kitzelst mich. Lass mich. Mein Schwanz ist zu klein. Nein, ist er nicht. Auch egal. Ist mir nicht so wichtig. Was soll das heißen? Du arbeitest an meiner Unterwerfung und Auslöschung. Du gehörst doch auch zu denen, die eine ideologische Mauer vor meine Gedichte gebaut haben, die mich immer wieder abgeschmettert haben aus ihren Redaktionsbüros, die in einer Kopulationspause Ablehnungsbriefe an mich unterschrieben haben. Wir sind hier in Griechenland. Dort vorne ist das Meer. Die DDR ist weit weg. Dieses Land da drüben hat meine Zeit geschluckt. Dieses Land, triefend von Schwachsinn, verkrüppelt vor Alter, übelriechend wie eine Mistgrube. Dieses Land hat meine Reflexe gelähmt und mir die Lust aus den Adern gesogen. Ich bin das Ergebnis des Provisoriums, das sich DDR nennt. Vernichterin meiner Literatur. Was? Du stiehlst mir meine Zeit. Ich muss schreiben. Immer nur. Du zerstörst mein Werk. Ich? Deine Muschi. Wir fahren nach Hause. Ich muss wahnsinnig gewesen sein, dass ich mich nochmal auf dich eingelassen habe. Das Weinen war eine von mir abgetrennte, selbstständige Tätigkeit meiner Tränendrüsen. Sie sonderten unentwegt Wasser ab, ohne mein Zutun. Ich ertrank in dieser Flut aus Rotz und Wasser. Meine Augen waren inzwischen so entzündet, dass sie bluteten. Dann wieder kam ich plötzlich in Hochstimmung. Endlich war ich frei. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich frei. Alles war möglich und ich glühte vor Erwartung und Ungeduld. An einem dunklen Spätsommerabend klingelte es an der Tür und draußen stand Jakob. Er sah aus wie ein Zombie, eine Art Stoffpuppe, die ständig in sich zusammensackte. In den nächsten Tagen lag er bei mir auf dem Sofa. Sein Puls raste, er schrie, weil er Schlangen sah. Sein ganzer Körper schien zu gären. Er zitterte. Er weinte. Er hatte keine Kontrolle mehr über seine Schließmuskeln. Wie Jakob den Entzug durchgestanden hatte, blieb mir immer ein Rätsel. Offenbar hatte er erkannt, dass er an einer Grenze angelangt war. Von da an war er befreit vom Terror der Sucht. Einige Wochen später waren wir zusammen in der südlichen Pfalz. Jakob hatte ein Stipendium bekommen und ich ging mit ihm. Zum ersten Mal hatten wir ein gemeinsames Dach, ein Häuschen mit Garten. Das Blau der Ägäis hatte er nicht gesehen, aber das grüne Meer der Weinhügel schien ihn endlich zu besänftigen. Jakob, aufstehen. Es ist so ein schönes Wetter. Wach doch mal auf. Du verschläfst den ganzen Tag. Jakob, los, aufstehen. Selbst kleine Kinder wachen auf, wenn sie genug geschlafen haben oder hungrig sind. Jakob! Guten Morgen. Also wenn Schlaf und Tod Geschwister sind, dann musst du mit dem Tod ganz gut bekannt sein. Zu unseren Besitzungen gehören zwei Birnbäume, ein Zwetschgenbaum, ein Sauerkirschbaum, ein Pfirsichbaum, ein Mandelbaum und ein Aprikosenbaum. Schön, deine Reklame. Einen kleinen Teil des Grundstücks werde ich umgraben und Beete darauf anlegen. Da pflanze ich dann Tomaten, Bohnen, Gurken, Kürbisse, Erdbeeren, Salat, Radieschen. Kartoffeln. Ja, auch Kartoffeln. Ich kann nicht. Da ist nichts, gar nichts. Du bist ein Genie. Nur Angst. Kein Gott wie bei dir. Du bist eine Göttin. 1, 2, 3, der Dämon geht vorbei. Sitzt in meinem Kopf, sitzt in meinem Herz. 1, 2, 3, der Dämon geht vorbei. Ich liebe dich. Zweifel, Teufel. Zweifel, Teufel, Brüder. Schreib, sofort. Ich kann nicht. Ich habe ein Bild. Aber kein Wort. Du musst schreiben, weil in dir alles blüht. Eine Kraft, eine Größe, ein Weltenbildnis, das hinüber muss aufs Papier. Du bist das Herzstück, der Samen, der alles zum Blühen bringt. Du bist alles. Trugdolde. Ich sollte Schluss machen. Dumm. Alt. Ein Witz. Ich binde dich fest. An einen Mast. Weg von den Tönen in deinem Kopf. Du bist das, was fehlt. Du. Nur du. Überwinde dich. Sei stark. Schreib. Mein Eselchen. Dein Eselchen. Mein Eselchen. Dein Eselchen. Du Dummerchen. Ich Dummerchen. Ostbratze. Ostbratze. Öder Saufkopf. Dumpfer öder Saufkopf. Habe ich dich heute eigentlich schon mal am Kragen gepackt und dich nach draußen in den Wald gezogen und dir dann alles abgeschnitten, was man bei dir abschneiden kann? Habe ich das heute schon mal gemacht? Habe ich dich heute schon mal gepackt mit meinen langen Fingernägeln und dir die Augen ausgekratzt und alles Blut aus dir rauslaufen lassen, bis nichts mehr drin war und dich dann draußen aufgehangen an irgendeinem Baum? Deine leere Hülle und unter dir haben die Tiere dann den Rest von deinem Blut aufgeleckt. Hab ich das heute schon mal gemacht? Hab ich dich mit meinen Freundinnen heute schon mal nackt in die Badewanne gezerrt und du hast gezittert und uns angefleht? Aber es war gar nichts mehr da von dir, was man hätte sehen können und wir haben gelacht und gelacht und gelacht. Hab ich das heute schon mal gemacht? Hör auf. Hör endlich auf. Jakob? Das war doch bloß Spaß. Maikäfer, flieg, dein Vater ist im Krieg, deine Mutter ist in Engeland, Engeland ist abgebrannt, Maikäfer, flieg. Jakob, ich liebe dich. Jahrelang haben wir versucht, diesen großartigen Autor für uns zu gewinnen und jetzt hat er tatsächlich zugesagt. Und Sie, meine Damen und Herren, können heute dabei sein. Er liest aus seinem noch unveröffentlichten Werk. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Nur ein Glas Wasser, bitte. Meine Damen und Herren, es ist mir eine außerordentliche Freude und auch eine Ehre, Ihnen den Künstler Jakob Stumm. Ich wünsche uns allen. Ach, egal. Guten Abend. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich lese heute aus meinem neuen Roman. Ich bräuchte noch etwas zum Trinken. Ein Wasser, bitte. Oh ja, um Gottes Willen, ja. Wasser, wie konnte ich das vergessen? Entschuldigung, hier, bitte. Danke. Das Licht brannte in der Küche. Er saß dort und hing seinen Gedanken nach, während sie hinten in ihrem winzigen Schlafzimmer schlief und träumte. Sie träumte jede Nacht und wusste sich daran, am Morgen mit aller Klarheit zu erinnern. Er bewunderte sie dafür. Es war in ihm ein Gefühl von Aufgehobensein, von Besänftigung und Wunschlosigkeit, das so lange anhielt, wie er hier war. Er wurde ihres Anblicks nicht müde. Er wusste, dass sie für ihn die schönste Frau war, der er jemals begegnet war. Daran hatte er nie gezweifelt. Nur hatte er es sich nicht jeden Tag gesagt. Wenn er sie irgendwann verlieren würde, dachte er, so blieben die Jahre mit ihr doch jener Teil, für den sich sein Leben gelohnt habe. Tagsüber liebte er sie. Er liebte sie fast ohne Unterbrechung, bis zum Erlöschen. Einmal, als er unter ihr lag und sie rittlings auf ihm saß, hatte er in seiner Geilheit einen obszönen Satz zu ihr gesagt. »Fick mich zu Tode!« Sie ahnte nicht, dass dieser Satz von einer tieferen, von einer fast teuflischen Bedeutung für ihn war, die er in seinem Rauschzustand gar nicht gemeint hatte. Aber am Abend, als er wieder abreiste und er überzeugt davon war, sie sei erleichtert, dass er endlich abführe, lag etwas in ihrem Blick, worüber er lange nachgrübelte. Es war Liebe in diesem Blick, aber vielleicht eine mehr geschwisterliche Liebe. Auf dem Grund ihres Blicks lag die Suche nach einem Gleichen im Schicksal. Sie standen ein paar Sekunden beieinander und ihre Blicke berührten sich. Sie hatten die Augen von Schicksalsgefährten, die ein unwahrscheinlicher Zufall zusammengeführt hatte. Jetzt noch ein neues Gedicht. Für N. Du weißt nicht, was ich mit dir spreche. Nachtlang ein Flüstern, meinem Wahn entrungen. Schon seit dem Abend schlag ich eine Bresche in das Verstocktsein der Erinnerungen. Die trüben hohen Himmel, die vergingen, der Gräser bleichen, während Disteln flammten, ich sah sie wieder. Diesem dumpfen Schädel musste es gelingen, noch einmal aufzutauchen aus der Hölle der Verdammten. Ich hört mich wieder. Einmal noch ein Kind. Im Morgengrauen erschrecken und um Worte ringen. Die letzten Häuser schwammen hin im kalten Wind. Und Steppe wehte endlich über meine Augen. Und wer uns trug, blieb ungesagt. Ich suchte nach den Worten, deinem Ohr zu taugen. Stammelnd habe ich's gewagt. Das Vaterunser übt ich ein. Dein ist das Reich. Es ließ mich bei dir sein. Auswendig lernt ich's, Schwester mein. Dankeschön. Herr Stumm, zwischendurch ein paar Fragen. Liegt der Schreibansatz Ihres neuen Romans in der Irritation zwischen dem Menschen stumm und dem Autor stumm? Für mich ist ein Schreibansatz immer, wenn ich was nicht verstehe. Herr Stumm, erleben Sie sich in Ihrer Autorenschaft selbst als abwesend oder erfahren Sie nicht vielmehr die Abwesenheit von Wirklichem als eigentliche Wirklichkeit? Das, was man produziert, wird zur Bedrohung. Herr Stumm, ich habe Ihren Gedichtband gelesen. Danke. Empfinden Sie das Leben als Qual, die nur im Schreiben gelindert werden kann? Oder ist das Schreiben die Verlängerung Ihrer Lebensempfindungen? Naja. Ja. Auch. Beides. Könnte man sagen, dass Sie sich mit Ihrer Literatur gegen den imperialistischen Gestus der literarischen Landnahme erwehren? Was soll ich dazu sagen? Ja, aber was ich sagen kann, ist, dass man immer eine Frau sucht, die nicht eifersüchtig ist auf die Literatur. Die findet man kaum. Aber in der Liebe ist die Literatur doch viel besser aufgehoben. Entschuldigen Sie bitte, aber warum lachen Sie mich aus? Nur so, Entschuldigung. Halten Sie mich für lächerlich? Nein. Halten Sie die Liebe für lächerlich? Nein, nicht. Vielleicht die Frauen? Nein, überhaupt nicht. Jakob wurde immer bekannter, immer erfolgreicher. Er veröffentlichte ein Buch nach dem anderen. In der Nacht vom 9. auf den 10. November saßen wir vor dem Fernsehschirm und sahen Bilder, die uns das Ende der DDR zeigten. Jakob war verwirrt. Er zitterte, er weinte, er lachte. Sein neuer Roman wurde zu seinem bisher größten Erfolg. Bei mir war es genau umgekehrt. Es war auch der Herbst, in dem das Unheil, mein Unheil, sich zu verdichten begann. Meine Rückenschmerzen nahmen so zu, dass ich an manchen Tagen nicht mehr aufstehen konnte. Für Jakob ging es steil nach oben, für mich steil nach unten. In einem Anfall verzweifelter Wut auf den Schraubstock in meinem Rücken war ich in den Garten gegangen, um ein Beet umzugraben. Am nächsten Tag konnte ich mich nicht mehr bewegen. Bei der kleinsten Bewegung stieß ich auf etwas, das wie die Spitze eines Pfeils in meinem Rücken war. Jakob war nicht zu Hause. Er war auf eine lange Lesereise gegangen. Es geschah selten, dass er auf einer Lesung mit einem guten Gefühl wegfuhr. In den allermeisten Fällen hat er seinen Auftritt für jämmerlich misslungen gehalten. Während er sich auf seinen Lesereisen herumtrieb, war ihm die Zeit auf eine schier unmerkliche Weise vergangen. 2, 3, fast 4 Jahre waren vorbei, ohne dass er noch richtig aufgeblickt hatte. Angesichts der Wörter, die durch ihn hindurchgingen und die er auf diesen Veranstaltungen absonderte, angesichts dieser vergreisten, heiseren und oft kaum verständlichen Wörter, ihrer fernliegenden Wüsten und Steppen, aus denen sie zu stammen schienen, hatten die wenigen ganz nebenbei entschwebenden Jahre keine Bedeutung. Ich bin ein Schiff mit zerbrochenem Mast. Die Städte, die für jeden anderen DDR-Bürger ein Traum waren, verwandelten sich für ihn in eine Horrorkulisse. Für ihn bestanden sie aus nichts als einem winzigen, abgedunkelten Hotelzimmer, in dem er schwitzend und stinkend hockte und verzweifelt auf seinen Rückflug wartete. Er wusste nur noch eins: Diese Lesereisen waren zu seiner Vernichtung und Entlarvung inszeniert. Er konnte nur noch unbeweglich sitzen bleiben, vor sich hinsterbend, und warten, dass diese provisorische Zeit zu Ende ging. Noch nie in meinem Leben habe ich länger als 10 Tage gelegen. Ich habe nicht gewusst, wie schnell der kranke Körper den gesunden vergisst. Meine Beine fühlen sich seltsam fremd an. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie man sie benutzt. Er ist zu seiner Mutter gefahren. Er sollte hier sein. Warum ruft er nicht an? Er versprach ihr immer wieder, sich zu melden, wenn er auf Reisen war. Doch er hielt dieses Versprechen nicht ein. Er hatte Angst, in seinem Zustand ertappt zu werden. Außerdem wusste er nicht, wie er ihr seinen Zustand erklären konnte. Es gab keine Erklärung. Es gab nur einen Haufen von Sätzen, die sich stumpfsinnig wiederholten. Ja, hallo? Nein, er ist leider nicht da. Er ist auf Lesereise. Kann ich Ihnen helfen? Ah, ein neuer Gedichtband. Das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch. Über einen Wunderheiler in Berlin. Das sind 700 Kilometer. Ich schaff's noch nicht mal bis ins andere Zimmer. Da liegt ein Ort wie Berlin für mich auf dem Jupiter. Am späten Abend dann war er noch einmal durch Wien gegangen. Dabei verlor er die Orientierung. Er geriet in eine enge Straße, wo das übliche protzige Gehabe eines Vergnügungsviertels herrschte. Er hatte genug getrunken und es gelang ihm ohne Zögern, in die erstbeste Piepshow hineinzugehen, die an seinem Weg lag. Es war ihm kaum möglich, die junge Frau in Augenschein zu nehmen, die hinter einer Glasscheibe ihre Show durchführte. Er versuchte, ihr ins Gesicht zu blicken, während sie sich mit Bewegungen von natürlicher Eleganz der knappen Stoffteile entledigt hatte, mit denen sie beim Hereinkommen bekleidet gewesen war. Er sei nicht hier, um ihr Gesicht anzusehen, dachte er, den Blick auf ihren Körper richtend, auf die Brüste, auf die Schenkel, die sich geschmeidig reckten und spreizten. Doch er glaubte plötzlich, nichts mehr zu sehen. Draußen lehnte er sich an eine Wand. Ein kühler Wind strich ihm über die schweißnasse Stirn. Es roch nach Regen. Es bot sich ihm der Leib einer Frau dar. Sie drehte sich, beugte sich, kauerte sich nieder. Doch es war ihm unmöglich gewesen, ihr Bild wahrzunehmen. Sie hatte sich in den Schoß gefasst und ihre Schamlippen geöffnet. Er wusste es, aber er hatte es nicht gesehen. Berlin. Ich stehe am Fenster und sehe hinunter auf die Straße. Dort unten ist weder der Osten noch der Westen. Weder die Vergangenheit noch die Gegenwart. Dörfliche Szenen mitten in einer Millionenstadt. Straßen, die vergessen von der Zeit scheinen. Mir ist, als sei mein ganzes Leben ein Umweg zu diesem Ziel gewesen. Ich verlasse die Wohnung immer nur für kurze Zeit, um etwas einzukaufen. Und dann komme ich mit Dingen zurück, die mir völlig neu sind. Halberstädter Würstchen, Bautzener Senf, Rotsternschokolade. Endlich kam der Tag meines Termins bei dem Wunderarzt. Er stellte mir genau dieselben Fragen, die mir westdeutsche Ärzte schon tausendmal gestellt hatten. Ich wurde aufgefordert, mich frei zu machen. Plötzlich hatte ich ein Bein auf mir. Zwei Gedanken schossen mir durch den Kopf. Der Arzt wollte mich vergewaltigen oder mich aus Hass auf die neuen Besatzer umbringen. Ein Ruck ging durch mein Becken, dann wurde mir befohlen, mich auf die andere Seite zu drehen. 3 Minuten später stand ich wieder draußen. Jetzt, da es die Grenze nicht mehr gab, war ich selbst zur Grenze geworden. Mein Körper war zur Grenze geworden. Zu spät. Ich hatte Jakobs zu spät in meinen Ohren. Sein zu spät für den Westen. Das nun mein zu spät für den Osten war. Hallo, bin wieder da. Hab dir was mitgebracht. Für dich. War viel unterwegs. London, Madrid, Rom. Nee, nur Spaß. Augsburg, Hamburg, Stuttgart, viele Interviews. Was die alles wissen wollen. Fernsehen war auch wieder da. Und du? Alles gut soweit? Ja, gut. Vom Kudamm. Nun mach schon auf. Schön hier. Alles neu. Ein Pelz. War nicht ganz billig, aber für dich. Danke. Und der Rücken besser. Ich muss heute Nachmittag noch mal zum Arzt, aber... Nachmittag kommen ein paar Kollegen, wollen mal wissen, wie ich wohne. Wo ist das Bad? Da hinten. Hat sich alles so verändert. Die Stadt war früher mein Land. Kohle, Dunst, Stein. Jetzt Plüsch, Glitzer, Geld. Hier gibt es jetzt Wohnungen mit Zentralheizung. Die können wir uns leisten. Sind aber schwierig zu kriegen. Egal, ich hab ja Geld. Reicht aber nicht. Man braucht einen Schein, einen Wohnberechtigungsschein. Bringt aber auch nichts. Man muss behindert, schwer krank oder benachteiligt sein. Sind wir alles nicht. Oder man muss heiraten. Willst du mich heiraten? Was? Willst du mich heiraten? Ist nur Formalie, spielt keine Rolle. Für die Wohnung. Ich bin die Vernichterin deiner Literatur. Ja, was soll sein? Du begehrst mich nicht mehr. Ja, aber wir können nicht ewig in der Wohnung bleiben. Ich bin der westdeutsche Imperialismus. Was jetzt? Nein. Träum dir. Träum den Traum, dass der Herbst bleibt. Und drinnen meine Hand, mein Mund, voller Herbst. Dass der Sand nichts sagt, dass es nicht geregnet hat. Aber träum nicht den Traum, dass ich dich nehme. Träum von meinem Mund, meiner Hand, so schwer wie ein Schatten in deinem Schoß. Träum von einem Dach, der unsere Schultern ein Dunkel niederduckt. Und Schwärze träum dir in die redende Nässe des Sandes. Kurze Zeit nur träum von dieser Herbstliebe. Meine Liebe ist wie Luft, die der Wind trägt mit Blättern. Wenn du nicht wirklich willst, dann lass es bleiben. Du strengst dich an, als ginge es um dein Leben. Das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Monat, dass du nicht kannst. Eine Zeit lang, ein knappes Jahr, hielt er eine Frau mit seiner Unersättlichkeit in Atem. Dann gewann die Wüste in ihm langsam wieder Oberhand. Er sah in jeder Frau eine buchstäblich letzte Chance, den Kampf gegen seine Sinnlosigkeit noch zu gewinnen. Du willst nie mit mir in einem Bett schlafen. Deine Abweisungen machen mich krank. Er glaubte nicht an die Liebe, wenn sie kein Ausnahmezustand mehr war. Mit diesem Gefühl der Verzweiflung presste er sein Gesicht in den Schoß der Frau. Er versuchte, das Wesen der weiblichen Lust zu trinken, den wirklichen Geschmack einer Frau, der ihm so fremd war wie die Atmosphäre einer Milchstraße. In einem panikartigen, verlorenen Begehren suchte er das Unbekannte auszuschöpfen, die faden, unverwandten Brandgerüche, die süßen und bitteren Substanzen und Flüssigkeiten, die rätselhaften Farben, die unter Gefühlsschauern wechselten, diesen Organismus, der ihm nie zugänglich sein würde. Und wenn er endlich zurückfuhr und aus dem Sumpf zwischen ihren gespreizten Schenkeln auftauchte, mit nassem Haar und dem rotgescheuerten Gesicht eines Neugeborenen, starrte er in den verschwommenen, weit offenen Schlund, der über ihm zu lachen schien. Ich rede mit dir. Kannst du mir mal antworten? Oder bist du vielleicht in Wirklichkeit schwul? Es würde mir leichter fallen, einen Mann zu erschießen, als ihn zu umarmen. Ein Witz. Ich habe einen Witz gemacht. Ich bin an einen Baum gefesselt. Menschen mit Masken tanzen um mich herum. Fast alle sind nackt. Junge, schöne, muskulöse Männer schlafen mit Jungfrauen, die vor Angst und Wollust schreien. Ihre Lippen flehen, man möge sie lassen, aber sie haben keine Chance. Die harten, geilen Schwänze der Krieger holen sie ein, finden den Eingang zu ihren schwarzen Löchern, die nur darauf warten, endlich genommen zu werden. Männer lecken mich, zwei an meinen Brüsten, eine an meiner Muschi. Ich stöhne, will schon kommen. Aber da teilt sich die Menge und mein Blick wird frei. Auf dich. Nach unserer Hochzeit hatten wir eine gemeinsame Wohnung in Berlin bezogen. Jakob war zu einer Lesung gefahren und ich hatte mich daran gemacht, die letzten Umzugskisten auszuräumen. Eine davon war gefüllt mit Jakobs Wintersachen. Ich holte sie heraus und hängte sie in den Schrank. Du bist der König eines anderen Stammes und alle wollen mit dir schlafen. Alle Frauen wollen deinen festen wilden Schwanz in sich haben. Sie fallen zu Boden, betteln dich an, sie endlich zu begatten. Aber dein Weg führt ganz langsam hin zu mir. Unter seiner rotkohlfarbenen Wetterjacke kam eine Kiste in der Kiste zum Vorschein. Sie war ziemlich schwer. Wahrscheinlich enthielt sie Jakobs Manuskripte. Ich wollte den Deckel schon wieder schließen, dann aber wurde ich stutzig. Auch ich bin eine Königin. Kalt blickst du mich an. Hinter dir zwei Männer. Sie binden mich los. Einer der beiden liegt auf dem Boden. Er dringt in mich ein, während der andere sich von hinten an mir zu schaffen macht und ebenfalls in mich eindringt. Dann Stille. Die Männer lassen ab von mir. Ich war auf eine geheime Sammlung von Briefen gestoßen, die, das war nach kurzer Zeit klar, allesamt von Frauen stammten. Eine Korrespondenz von Jahren. Du reichst mir die Hand, drehst mich um, befiehlst mir, mich selbst anzufassen, während ich mein Gesicht und meinen Körper Richtung Baum drehe. Höhnst vor allen, wie geil ich bin. Eine läufige Hündin sei ich, nichts sonst. Und dann dringst du endlich in mich ein, von hinten. Und ich bin erlöst. Nie hatte ich seiner Post besondere Beachtung geschenkt. Erst in diesem Moment wurde mir mit Erstaunen bewusst, wie viele von Hand geschriebene Kuverts er immer bekommen hatte. Schon immer hatte er Schriftsteller werden wollen. Und wenn es diesen Beruf nicht schon gegeben hätte, dann hätte er ihn erfinden wollen. Er hatte sich mit dieser Idee seine Schulzeit versaut. Er hatte Berufe gelernt und sie wieder hingeschmissen. Hatte Zuchthaus und Arbeitserziehung riskiert. All seine Freundschaften und Bekanntschaften in den Wind geschlagen. Er hatte seinen Schwanz hypnotisiert oder mit Kochlöffeln auf ihn eingeschlagen, damit er in sich zusammenfiel, damit seine Erektionen ihm beim Sitzen am Schreibtisch nicht im Weg waren. Du bist ein unfassbares Arschloch! Du bist... Hörst du mich? Du bist das verkommenste, dreckigste Subjekt, das ich kenne! Du hast kein Herz! Du bist das Schlimmste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist! Hörst du mir zu? Gisela hat es gerne mal mit dir in der Küche getrieben. Anke träumt davon, dir beim Onanieren zuzusehen. Brigitte gesteht dir ihre sodomitischen Fantasien mit Tigern und Panthern. Lydia will von dir gefesselt und vergewaltigt werden. Er hatte all seine Liebschaften wieder sausen lassen, so dürftig ihre Anzahl auch gewesen war, so halbherzig sie auch gewesen waren. Er hatte sie verlassen, aus Angst, seine Zeit zum Schreiben für sie opfern zu müssen. Er hatte seine Tochter als Kleinkind im Stich gelassen, obgleich er sie sehr liebte. Und nun war er kaum noch mit ihr bekannt. Er hatte sein ganzes Leben im Stich gelassen und auf sein Glück gepfiffen. Beachtliches Pornokino hast du dir da geschaffen. Du schläfst mit ihnen aus der sicheren Distanz der Worte. Du hast schon in der Pfalz damit begonnen. Es gab noch einen anderen Gedankengang, der ihn, wenn er besoffen genug war, ebenso heftig attackierte und der geeignet war, ihm den Rest zu geben. Dort drüben in der DDR hätte er wenigstens seine Schreiberei hinschmeißen können. Sehr spät, aber noch nicht absolut zu spät. Und er hätte sich noch einmal Arbeit suchen können. Der Westen, das war etwas für sein Volk da drüben, für diese Idiotenherde, mit ihrem brachialen Appetit auf Langnese-Joghurt und auf Kondome mit Bananengeschmack. Für ihn selber war der Westen nichts. Ich bin deine Frau! Diese Briefe sind von meinen Freundinnen! Aber nun war er hier im Westen angekommen und glotzte mit eigenen Augen, mit seinen im Alkohol schwimmenden Pupillen, in die Zukunft des Proletariats. Lange hatte er sich darüber beklagt, dass er eigentlich zwei verschiedene Lebensformen leben müsse, und nichts davon richtig. Die eines Arbeiters und die eines Schriftstellers. Beide Lebensformen hatten keine Zukunft mehr. Er war komplett in die Irre gelaufen. Ich war dabei, den Verstand zu verlieren. Schlagartig war ich völlig allein. Ich hatte nicht nur den Mann verloren, den ich vor kurzem geheiratet hatte. Nicht nur meine Freunde, sondern die Welt schlechthin. Ich rannte hinunter, raus aus der Wohnung auf die Straße. Plötzlich konnte ich meine Beine nicht mehr bewegen. Der Gedanke, der mir blitzartig in den Kopf geschossen war, hatte mich gelähmt. Zum ersten Mal in meinem Leben begriff ich, dass ich die Freiheit zum Töten besaß. Und der einzige Grund, warum die Menschen um mich herum noch am Leben waren, bestand darin, dass ich diese Freiheit nicht benutzte. Ein Auto streifte mich von hinten. Ein zweites kam mit knirschenden Bremsen vor mir zum Stehen. Jemand schrie auf, ich wurde am Arm gerissen und dann wusste ich nichts mehr. Ich kam erst auf der anderen Straßenseite wieder zu mir. Ich war kein Opfer mehr. In einem einzigen Augenblick war ich zur Täterin geworden. Ich ging und in mir hämmerte es. Er oder ich. Er oder ich. Er oder ich. Ich gehe schon lange nicht mehr von der M-Straße in die I-Straße und wieder zurück. Das Haus in der I-Straße wurde zwangsentmietet, das Haus in der M-Straße auch. Über die Poesie des Drecks in den Straßen hat die Sauberkeit gesiegt. Alles wurde ausgemessen, begradigt, bereinigt, einem eindeutigen Zweck zugeführt. Wo die einstigen Bewohner geblieben sind, weiß ich nicht. Man sieht sie nicht mehr. Auch Jakob sah ich nie mehr. Ich wusste nur, dass er wieder zu trinken begonnen hatte. Es erschien kein neues Buch von ihm. Er tauchte nirgends mehr auf im Literaturbetrieb. Alles, was mich noch von ihm erreichte, war eine unheimliche Stille, die ich nicht zu deuten wusste. Von seinem Tod erfuhr ich aus dem Fernsehen. Vielleicht war unsere gemeinsame Zeit nur eine Rast, ein Aufschub des Untergangs gewesen, in dem er sich schon damals befand, als wir uns trafen. Geblieben ist mir am Ende das von ihm, was am Anfang war, seine Gedichte. Und das ist mir geblieben, seine Nachtexistenz, seine innere Uhr in meinem Körper. Ich sitze, wie einst er, Nacht für Nacht, bis in den Morgen und warte. Wer ist er gewesen? Er hat tausende von Seiten über sein Leben geschrieben, aber sein Geheimnis hat er mitgenommen ins Grab. Ich war sicher, dass ich an ihm sterben würde, nun weiß ich nicht, was es für mich bedeutet, dass er gestorben ist. Ich weiß nicht, was es für mich bedeutet, die Überlebende unserer Geschichte zu sein. Ich sitze in der Nacht und warte auf eine Antwort. Ich warte auf die Worte, die mir durch ihn abhanden gekommen sind. Nacht für Nacht. Das Warten auf die Worte. Die Worte für das, was nicht sagbar ist. Für das Rätsel meiner Geschichte mit ihm. Er kam nach Hause. Er konnte die Gegend schon riechen. Er roch den Sand, den mit Asche vermischten Sand und das schwefelhaltige Wasser seiner Kindheit, den Rauch in der Luft und den bitteren Geschmack der harten, trockenen Pappelblätter, der über die Straße wehte. Hier sah man sie, die Pappelwälder. Es war freilich eine krüppelige, schmächtige Unart von graugelben Pappeln, die auf den Abraumbergen gedieh. Im Mai oder im Juni schneite es, wenn eine Unzahl weißer Blütenflocken von den Pappeln in die Luft stieg. Sie waren so leicht, dass sie in der Hitze in die Höhe stiegen und kilometerweit über das Land getragen wurden. Und wenn es am Abend kühl wurde, sanken sie herab und säumten die Straßenränder wie kleine Schneewehen. Trauer, braun und blau. Langsam gehen ist gut, um langsam den nächtlichen Einweg zu finden, langsam in den Abendrauch verwandelt, einatmen den schwarzen Glanz des Regens, das so blaue Haar einer Geliebten, gedankenvoll gehen hinter dem eigenen Schatten einher, im braunen Blutduft feuchter Bäume träumen, dass es Wasser ist, was an die Brust pocht, wenn die dunklen Vögel dieser Wildnis ruhen, wenn im Schlaf sich windet am Weg das fahrige Gras des Grams. Was war's, o Nacht, was hat mir in diesem Gras so grausam meinen Schatten zerrauft? Oder war's dein Schatten, war's der Schatten dieser nassen Nacht, der mir in diesem braunen Augenblick vorausging, einen Baum weit, einen blauen Anruf weit. Nachtgeschwister provisorisch. Nach den Romanen Nachtgeschwister von Natascha Wodin und Das Provisorium von Wolfgang Hilbig. Hörspielbearbeitung Daniela Holz und Anja Schneider. Es spielten Martina Gedeck und Christian Redl. In weiteren Rollen Susanne Stein, Hilma Eichhorn und Conny Wolter. Komposition Steffen Schleiermacher, Dramaturgie Steffen Moratz. Ton Holger Klimchen, Schnitt Hans-Peter Runert, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Ulrich Lampen. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit Deutschlandradio Kultur 2014.